Der erste Unterrichtstag nach den Ferien begann für die Mädchen mit vielen neuen Eindrücken. Die permanente Anspannung, die noch bei Mrs. Bingle geherrscht hatte, war der Herzlichkeit der jungen Lehrerin Miss Walsh gewichen. Am Nachmittag trafen sie sich bei Beth. Von ihrem Zimmer aus beobachteten sie den neuen Hausmeistergehilfen Ben bei der Arbeit. Er sieht ja wirklich gut aus. Aber ist es nicht schrecklich unhöflich, ihn von hier zu beobachten? Ach was. Schließlich müssen wir überprüfen, ob er auch alles richtig macht. Seht mal, Agnes scheint ihn auch zu mögen. Sie streunert an seinen Beinen vorbei. Oh, er hat sich hinuntergebeugt und streichelt sie. Er mag also unsere Agnes. Wir können ja mal zu ihm gehen. Nee, ich bleibe bei Beth. Aber du kommst doch mit, Mary Ann, oder? Du meinst als Anstandsdame? Na gut. Du bist ganz schön vorlaut. Und du warst mal so ein liebes Mädchen. Ich bin eben zu viel mit dir zusammen, Victoria. Das scheint abzufärben. Guten Tag, Mr. Olivier. Guten Tag, Ben. Ach ja, stimmt. Ben. Guten Tag, meine Damen. Wie war die erste Nacht im neuen Heim? Hat Mr. Horowitz geschnarcht? Ich habe mein Lager im Schuppen aufgeschlagen. Ist ja nur für ein paar Tage, bis ich etwas Richtiges gefunden habe. Im Schuppen? Lange geht es aber nicht mehr. Der Sommer ist bald vorbei. Noch ist es ja warm genug. Allerdings bin ich heute recht müde. Viel geschlafen habe ich nicht. Das glaube ich. Die erste Nacht in einem fremden Ort. Als ich damals im Pensionat ankam, da habe ich auch die ersten Nächte nicht schlafen können. Das meine ich nicht. Als ich in der Nacht aufstand, weil mich ein Geräusch störte, traf ich auf einen Mann, der das Haus beobachtete. Ein Mann? Und was wollte er? Das weiß ich nicht. Aber er hat gehumpelt. Das habe ich genau gesehen. Kennt ihr ihn zufällig? Ist dieser Mann hier aus dem Ort? Gestern kam noch dieser Pole an. Mit dem gleichen Zug wie Emma. Er hieß Slibowitz oder so ähnlich. Sikorski? Der war irgendwie unheimlich. Was sagt der Mr. Horowitz dazu? Ich wollte ihn nicht unnötig beunruhigen. Ich warte erst einmal ab, ob der Kerl diese Nacht wieder auftaucht. Dieses Mal werde ich ihn nicht so einfach davonkommen lassen. Aber seien Sie... aber sei bloß vorsichtig. Ich meine, wir wollen ja nicht schon wieder einen neuen Hausmeister. Gut, wenn so ein hübsches Mädchen um mich besorgt ist, dann werde ich Acht geben. Ich denke da nur an Mr. Horowitz und Mr. Bradley. Sie können ja nicht andauernd jemand Neues anlernen. Oh, Victoria.